Es war der 15. Juni 1767, als mein Bruder Cosimo Piovasco di Rondo zum letzten Mal in unserer Mitte saß. Wir befanden uns im Speisesaal unserer Villa in Ombrosa. Es war Mittag und unsere Familie saß bei Tische. Der Wind wehte vom Meer her, das weiß ich noch. Die Blätter bewegten sich. Ich habe gesagt, dass ich nicht will. Ich will nicht, ich will keine Schnecken essen. Seit einigen Monaten waren wir beide, da Cosimo das 12. und ich das 8. Lebensjahr vollendet hatten, zum Tisch unserer Eltern zugelassen. Genauer gesagt war mir diese Beförderung meines Bruders vorzeitig zugute gekommen, da die Eltern mich nicht allein speisen lassen wollten. Cosimo, sitz gerade. Und fort mit den Ellenbogen vom Tisch. Wie oft soll ich dir noch sagen, Biagio? Du sollst das Besteck zum Essen benutzen. Bei euch muss man auf Disziplin achten. Möchtest du noch etwas? Mhm. Gut. Cosimo, du sollst langsam essen. Wisch dir den Mund ab. Damals nahm eine Kette von Strafen und Verboten ihren Anfang. Sie setzten sich bis zu dem Tag fort, an dem Cosimo die Schnecken zurückwies. Ich war 8 Jahre alt. Ich begriff noch nicht, dass in dem Eigensinn, den mein Bruder an den Tag legte, etwas Tieferes verborgen war. Der Baron, unser Vater, erhob Ansprüche auf den Titel eines Herzogs von Ombrosa und hatte nichts anderes im Kopf als Stammtafeln, Rivalitäten und Allianzen mit benachbarten und entlegenen Potentaten. Bei uns zu Hause lebte man daher ständig, als fände gerade die Generalprobe für einen Hofbesuch statt. Trotzdem hatten wir vortreffliche Eltern, aber sie waren so zerstreut, dass wir nahezu uns selbst überlassen aufwachsen konnten. Hatte das sein Gutes oder sein Schlechtes? Wer könnte es sagen? Wir kletterten auf Bäume, erforschten die Höhlen am Meeresufer und rutschten im Treppenhaus der Villa die marmorne Balustrade hinunter. Durch eine dieser Rutschpartien kam es zu einem der ärgsten Zusammenstöße zwischen Cosimo und den Eltern. Er wurde bestraft, zu Unrecht, wie er meinte, und seither hegte er einen Groll gegen die Familie oder die Gesellschaft oder die Welt im Allgemeinen, der sodann in seinem Entschluss vom 15. Juni seinen Ausdruck fand. Alle eure Ahnen können mir den Buckel herunterrutschen, Herr Papa. Cosimo! Jawohl, den Buckel herunterrutschen! Doch als wäre nichts geschehen, fand am nächsten Tag, am Mittag des 15. Juni, wieder das gemeinsame Familienessen statt. Es gab Schneckensuppe als Hauptgericht. Ich habe gesagt, dass ich nicht will. Ich will nicht, ich will keine Schnecken essen. Entweder isst du jetzt, oder wir sperren dich sofort ins Kämmerchen. Nun? Nein und nochmals nein. Gut. Fort von diesem Tisch. Cosimo stieß den Teller zurück und stand auf. Wohin gehst du? Cosimo, ich habe dich gefragt, wohin du gehst. Was geht das euch an? Er lief in den Garten. Wir sahen durchs Fenster, wie er die Steineiche hinaufkletterte. Er bewegte sich mit einer Sicherheit und Behendigkeit, die sich durch unsere lange gemeinsame Übung erklärte. Wie viele Jungen verbrachten auch wir Stunden und Stunden auf den Bäumen. Es kam mir daher ganz natürlich vor, dass Cosimos erster Gedanke gewesen war, die Steineiche zu erklettern, die ihre Zweige in Höhe der Saalfenster vorstreckte und daher die gekränkte und beleidigte Haltung meines Bruders der ganzen Familie vor Augen führte. Cosimo! Du kommst jetzt sofort herunter. Hörst du, Cosimo? Mein Gott, wenn er nur nicht hinunterfällt, der Ärmste. Cosimo, Vorsicht! Wenn du das Sitzen da droben satt hast, wirst du dir es anders überlegen. Das werde ich mir nie anders überlegen. Sobald du herunterkommst, werde ich es dir schon zeigen. Ich komme nicht mehr herunter, Herr Papa. Und er hielt Wort. Es wehte ein schwacher Wind, die Sonne drang durch das Blätterdach. Wir mussten die Hand vor die Augen halten, wenn wir Cosimo sehen wollten. Er aber betrachtete die Welt vom Baum aus. Alles, was man von dort oben sah, war andersartig. Die Allee zeigte sich in einer ganz anderen Perspektive. Auch die Gartenbeete, die Hortensien und die Kamelien. Weiter in der Ferne wurde das Laubwerk der Bäume spärlicher, Ölbäume bildeten eine dunkle Rückwand, dahinter erstreckten sich die verblassten Schieferdächer der Ortschaft Ombrosa. Im Hintergrunde dehnte sich mit hohem Horizont das Meer. Mein Bruder stand da wie auf Posten. Die Steineiche stand neben einer Ulme. Die beiden Blattkronen berührten einander beinahe. Er sprang hinüber und während er ständig danach Ausschau hielt, wo ein Ast unmittelbar neben den Ästen eines anderen Baumes herlief, wechselte er auf einen Johannisbrotbaum und dann auf einen Maulbeerbaum über. Auf diese Weise sah ich Cosimo von einem Ast zum anderen gelangen und gleichsam schwebend den Garten überqueren. Einige Äste des großen Maulbeerbaums stießen an die Umfassungsmauer unseres Parks oder reichten in den Garten hinein, der den Dondarivas gehörte. Obwohl wir Nachbarn waren, wussten wir nichts von ihnen. Von unserem Maulbeerbaum aus erreichte Cosimo den Mauerkranz, balancierte darauf ein paar Schritte und schwang sich sodann auf die andere Seite hinüber. Dort entschwand er meinen Blicken. Und das, was jetzt berichtet wird, hat er mir später selbst erzählt. Ich befand mich auf einer Magnolie. Es war sehr still. Nur kleine Zaunkönige flogen zwitschernd auf. Das Stimmchen eines Mädchens war zu hören. Oh la la la, oh la ba la, so a. Oh la la la, oh la ba la, so a. Ich blickte hinab. An einem großen Baum war eine Schaukel befestigt, auf der ein ungefähr 10-jähriges Mädchen saß. Ich hatte mich vom Gipfel der Magnolie bis zur untersten Astreihe hinuntergelassen. Plötzlich sah sie mich. Oh, sind Sie ein Dieb? Ein Dieb? Ja, das bin ich. Haben Sie etwas dagegen? Und was wollen Sie hier stehlen? Ich weiß es noch nicht. Sind Sie ein Obstdieb? Ja. Was Sie nicht sagen. Die Jungen, die Obst stehlen, die kenne ich. Sie sind alle meine Freunde. Ich bin kein Dieb, wie Sie meinen. Ich bin überhaupt kein Dieb. Ich habe das nur gesagt, um Sie nicht zu erschrecken. Wüssten Sie, wer ich bin, Sie würden vor Angst sterben. Ich bin ein Brigant. Ein schrecklicher Brigant. Reden Sie keinen Unsinn. Kommen Sie sofort von dort oben herunter. Wie konnten Sie sich erdreisten, unseren Boden zu betreten? Ich habe ihn nicht betreten und werde nicht hinunterkommen. Um alles Gold in der Welt nicht. Ich werde die Dienstboten rufen, die Sie ergreifen und verprügeln werden. Sie werden schon sehen, was sich Einschleichen auf unserem Grund und Boden für Folgen hat. Nur der Boden gehört euch. Und nur wenn ich ihn betreten würde, wäre ich ein Eindringling. Hier oben aber bin ich es nicht. Alles hier oben ist mein persönliches Gebiet. Hier auf den Bäumen ist alles mein Gebiet. Sag nur, Sie sollen mich greifen. Es wird Ihnen nicht gelingen. Und wie weit reicht dein Gebiet? Bis dahin? Bis dorthin, über die Mauer hinweg, in den Olivenhain, bis zu den Hügeln, bis in den Wald, bis in das Gebiet des Bischofs. So weit, wie man auf den Bäumen gelangen kann. Auch bis nach Frankreich? Bis nach Frankreich und bis nach Polen. Komm, ich lade dich in mein Gebiet ein. Und wem gehört die Schaukel? Die Schaukel gehört dir. Aber da sie an diesen Ast gebunden ist, untersteht sie mir. Wenn du also den Boden mit den Füßen berührst, bist du auf deinem Gebiet. Wenn du dich in die Luft erhebst, bist du in meinem. Sie stieß sich ab und flog dahin auf ihrer Schaukel. Hast du keine Angst? Nein! Sag, wie heißt du eigentlich? Cosimo. Und du? Viola. Hör zu, Cosimo. Wir müssen zu klaren Abmachungen kommen. Was sagst du, zu klaren Abmachungen? Ja. Ich sage, ich habe das Recht, zu dir hinaufzusteigen und bin dann unverletzlich als dein Gast. Einverstanden? Du hingegen bist unverletzlich und unantastbar, wenn du dich auf den Bäumen aufhältst. Sobald du aber den Boden unseres Gartens berührst, wirst du in Ketten gelegt. Nein, nein, ich komme nicht in euren Garten hinunter. Der ganze Boden ist für mich Feindgebiet. Du kannst mich hier oben ruhig besuchen und auch deine Freunde, die Obstdiebe. Dann sind wir zusammen eine Armee auf den Bäumen und bringen die Erde und ihre Bewohner zur Raison. Nein, hör zu. Du herrschst über die Bäume. Aber wenn du einmal die Erde mit einem Fuß berührst, verlierst du dein ganzes Reich und bleibst ein Sklave. Hast du verstanden? Auch wenn dir ein Ast zerbricht und du fällst, ist alles verloren. Ha, ich bin noch niemals vom Baum gefallen. Freilich. Aber wenn du fällst, Wenn du fällst, wirst du zu Staub und Asche. Und der Wind trägt dich fort. Ach, das sind ja Märchen. Ich falle nicht hinunter, weil ich nicht will. Viola, mit wem sprichst du denn da? Auf der Treppe, die ins Haus führte, war eine Dame erschienen. Eingeschüchtert entschwand Cosimo im Laub. Mit wem ich spreche, Tante? Mit einem Jungen. Einem Jungen, der auf einem Baum geboren ist und aus Zauberei nicht den Erdboden betreten kann. Cosimo war ganz rot geworden. Er spürte, wie ihn die Dame durch ihr Augenglas musterte. Jetzt trat sie näher an den Baum heran, um ihn wie einen seltsamen Papagei zu betrachten. Nun, junger Herr, wollen Sie nicht eine Tasse Schokolade mit uns trinken? So können wir uns kennenlernen, da Sie ja schon ein Freund der Familie sind. Nicht wahr, Viola? Ich war sprachlos. Das Herz pochte mir. Es überkam mich ein unbestimmtes Gefühl. Eine Mischung von Schüchternheit, Stolz, Einsamkeit. Und in diesem Widerstreit innerer Regungen klammerte ich mich an den nächsten Ast, der über mir war, kletterte hinauf, schlüpfte unter das Blätterdach, sprang auf einen anderen Baum hinüber und verschwand. Es war ein Nachmittag, der kein Ende nehmen wollte. Von Zeit zu Zeit hörte man ein Rauschen der Zweige, dann liefen wir hinaus, da wir hofften, Cosimo habe sich entschlossen, hinunterzukommen. Doch dem war nicht so. Ich kletterte zu ihm auf den Maulbeerbaum hinauf. Als er mich sah, schien er sich zu ärgern. Cosimo, ich bring dir etwas zum Essen. Ein paar trockene Feigen und etwas Torte. Haben die Eltern dich geschickt? Nein, ich musste mich davonschleichen. Mama macht sich Sorgen, du könntest herunterfallen. Und seit Papa dich nicht mehr auf der Steineiche sieht, sagt er, sicher habest du dich in irgendeinen Winkel verkrochen, um über deine Missetaten nachzudenken. Ich bin nicht ein einziges Mal auf dem Erdboden gewesen. Warst du im Garten der Ondarivas? Ja. Weißt du, Biagio, um alles da drüben bei den Ondarivas kennenzulernen, braucht man Tage. Dort gibt es Bäume aus den Wäldern Amerikas. Oh. Du würdest staunen. Oh. Cosimo, nimm mich mit. Aber erst werde ich dich auf die Probe stellen. Du musst mir beweisen, dass du zu mir hältst und nicht zu den anderen. Ja, gut. Sag mir, was ich tun soll. Du musst mir Stricke verschaffen. Bei manchen Überquerungen muss ich mich anseilen. Dann brauche ich einen Flaschenzug und Haken. Außerdem noch dicke Nägel. Ja, aber was willst du denn damit machen? Na, das wirst du schon sehen. Wir müssen Tische, Bretter und Stangen hinaufschaffen. Cosimo, willst du auf einem Baum eine Hütte bauen? Das kommt darauf an. Inzwischen wohne ich dort in der hohlen Eiche. Ich werde einen Korb am Seil hinunterlassen und du kannst dann alles hineintun, was ich brauche. Aber warum denn? Du redest ja, wie wenn du wer weiß wie lange versteckt bleiben willst. Glaubst du denn nicht, dass die Eltern dir verzeihen werden? Was kümmert's mich, ob sie mir verzeihen? Und außerdem verstecke ich mich ja gar nicht. Ich habe vor niemandem Angst. Und du? Hast du Angst, mir zu helfen? Nein. Cosimo! Die Mama! Cosimo, hast du dir die Sache endlich überlegt? Du? Viaccio! Ja, Mama. Komm sofort ins Haus! Ja, ich sehe nach, was sie wollen und dann komme ich wieder und erzähl's dir. Cosimo ließ mich gehen, nicht ohne mit einem Achselzucken seine Gleichgültigkeit gegenüber all dem zu bekunden, was ihm unsere Mutter zu sagen hatte. Als ich zurückkam, war er noch immer dort. Er hatte auf einem Stamm einen guten Sitzplatz gefunden. Cosimo, sie haben dir verziehen. Sie warten auf dich. Komm, das Festverbot ist auf dem Tisch und Papa und Mama legen uns Tortenstücke auf die Teller. Beide haben gesagt, geh zu Cosimo und sag ihm, dass wir Frieden schließen und nicht mehr von der Sache reden wollen. Also los, komm jetzt. Hör zu. Versuch doch eine Decke zu erwischen, ohne dass man dich sieht und bring sie mir. Es wird heute Nacht kalt werden. Ja, aber willst du etwa die Nacht auf den Bäumen verbringen? Ja, das will ich. An diesem Abend setzten wir uns zum ersten Mal ohne Cosimo zu Tisch. Er hockte auf einem hohen Ast der Steineiche, seitwärts, sodass wir nur die baumelnden Beine sahen. Nach dem Abendessen gingen wir bald schlafen, veränderten somit nicht einmal an diesem Abend unseren üblichen Tagesablauf. Ich trat ans Fenster unseres Zimmers und meinte, seinen zwischen Ast und Stamm zusammengekauerten Schatten zu sehen. Da hockte er, in seine Decke eingehüllt und vermutlich mehrfach mit dem Strick umwunden, um nicht herunterzufallen. In der Nacht, unter offenem Himmel, war die Stille des Parks von hundertfachem Rascheln und fernen Geräuschen durchzogen. Der Wind lief hindurch, zuweilen drang von ferne ein Rauschen herüber. Das Meer. Es überkam mich ein Gefühl, das mich seit dieser Nacht nicht mehr verlassen hat. Das Bewusstsein, welch ein Glück es bedeutet, ein Bett zu haben, mit sauberen Leintüchern und weicher Matratze. Spät schlief ich ein. Ich weiß nicht, ob es zutrifft, was man in Büchern lesen kann, dass in alten Zeiten ein Affe, wenn er sich von Rom aus auf den Weg machte und von Baum zu Baum sprang, Spanien erreichen konnte, ohne jemals den Boden zu berühren. Zu meinen Zeiten gab es solch dichten Baumwuchs nur noch im Golf von Ombrosa bis hinauf zu den Bergkämmen. Damals waren stets Zweige und Laub zwischen uns und dem Himmel, wohin wir uns auch wandten. Es gab Kirschbäume mit ihren braunen Blättern, Pfirsich- und Mandelbäume, junge Birnbäume, üppige Zwetschgenbäume und sodann Johannisbrotbäume, wo nicht ein Maulbeerbaum oder ein alter Nussbaum stand. Hinter den Obstgärten begannen Steineichen und Platanen und oberhalb der Oliven begann der Wald. Seine Grenzen waren nicht auszumachen. Das also war der Lebenssaft, der uns umgab, in dem wir gediehen, wir Bewohner Ombrosas, fast ohne etwas davon zu bemerken. Der Erste, der sich darüber Gedanken machte, war Cosimo. Jetzt befinden wir uns in der ersten Morgendämmerung, in der er auf dem Wipfel einer Steineiche erwachte, inmitten pfeifender und schwatzender Stare, feucht vom kalten Tau, erstarrt mit kribbelnden Armen und Beinen. Er machte sich auf, die neue Welt zu erforschen. Flink wie eine Katze kletterte er von Ast zu Ast, durcheilte Obstplantagen und Gärten. Mein Sohn hat den Teufel im Leib. Sagt, was ihr wollt. Es gibt nur eins. Der Teufel muss ihm ausgetrieben werden. Doch bei allem, was wir unternahmen, dachten wir ständig an ihn. Wir zählten die Stunden, die Tage, die er auf den Bäumen verbrachte. Merkwürdigerweise hatte unsere Mutter bald nicht mehr die bisherigen Angstzustände. Sie fand sich als erste von uns allen mit Cosimos sonderbarem Wesen ab, als sei sie nunmehr durch Grüße, die er ihr von Zeit zu Zeit durch Winken zusandte, völlig zufriedengestellt. Sie gab sich in keiner Weise der Täuschung hin, Cosimo sei jetzt geneigt, zu uns zurückzukehren. Unser Vater hingegen lebte ständig in diesem Glauben und selbst die kleinste Neuigkeit über Cosimo veranlasste ihn zu fantasieren. »Ja, wirklich?« Habt ihr ihn gesehen? Wo habt ihr ihn gesehen? Wie sah er aus? Was hat er gesagt? Wird er endlich heimkommen? Doch Cosimo kam nicht heim. Jene ersten Tage Cosimos auf den Bäumen verliefen ohne Plan und Ziel. Sie standen ganz im Zeichen seines Wunsches, sein neues Reich kennenzulernen und in Besitz zu nehmen. Am liebsten hätte er es sofort bis zu seinen äußersten Grenzen erforscht, es Baum für Baum und Zweig für Zweig entdeckt. In Wahrheit sahen wir ihn ständig wieder über unseren Köpfen erscheinen. Weshalb kehrte er immer wieder in unseren Park zurück? Die Mauer vor der Magnolie zog ihn an. Dort sahen wir ihn zu jeder Tageszeit verschwinden, auch wenn die blonde Viola bestimmt noch nicht aufgestanden war. Natürlich war Cosimo vom ersten Augenblick an in Viola verliebt. Tag für Tag überraschte er sie auf ihren Streifzügen und sie freute sich darüber. Doch eines Tages wartete er vergeblich auf sie. Er eilte zurück in den Park der Ondarivas und sprang unbekümmert auf die Bäume vor den Fenstern der Villa und versuchte, Viola hinter den Vorhängen zu erspähen. Endlich entdeckte er ihr Zimmer. Er warf einen Zweig gegen den Fensterladen. Das Fenster wurde geöffnet, das Gesicht des blonden Mädchens erschien. Cosimo, gib Acht, dass man dich nicht sieht. Wo steckst du den ganzen Tag? Weißt du, dass ich durch deine Schuld hier eingesperrt bin? Durch meine Schuld? Ja, nur durch deine Schuld. Sie schloss das Fenster. Aber Viola! Viola! Er rannte und rannte, von den Steineichen zu den Olivenbäumen. Keuchend hielt er inne. Der Wald war dicht und undurchdringlich. Das Bedürfnis, von einem schwer beherrschbaren Element Besitz zu ergreifen, das meinen Bruder zu seinen Baumwanderungen angespornt hatte, erfüllte ihn jetzt mit dem Verlangen nach einer Durchdringung, nach einer Beziehung, die ihn mit jedem Blatt, jedem Stückchen Rinde, jedem Vogelschwirren verbinden sollte. Am nächsten Tag erschien er wieder im Park der Ondarivas. Und was sah er auf dem freien Platz vor der Villa? Eine reisefertige Kutsche. Gepäck wurde verstaut. Viola umarmte im Reisekleid den Marchese und die Marchesa. Viola! Wo fährst du hin, Viola? Hochnäsig drehte sie sich um, mit gelangweilter Miene, die den Eltern galt, aber auch gegen Cosimo gerichtet sein konnte. Dann machte sie kehrt und stieg in die Kutsche. Sie hatte Cosimo keines Blickes gewürdigt. Die Peitsche knallte, die Marchesa schwenkte das Taschentuch, die Kutsche fuhr davon. Ja, so vollzog sich der Abschied der beiden. Der Schmerz, die Enttäuschung über diese plötzliche Trennung führte dazu, dass Cosimo in ein wildes Weinen ausbrach. Viola! Viola! Was habe ich getan? Wo fährst du hin, Viola? Viola. Seit mein Bruder im ganzen Gebiet von Ombrosa auf den Bäumen herumsprang, wagte mein Vater nicht mehr, sich sehen zu lassen. Er befürchtete, die herzogliche Würde könne bedroht sein. Cosimo war sein Erstgeborener, Erbe des Titels. Und wenn man sich schon einen auf den Bäumen herumhüpfenden Baron schlecht vorstellen konnte, so traf das erst recht auf einen Herzog zu, mochte er auch ein Kind sein. Cosimo war eben auf einer halb verdorrten und entlaubten Steineiche beschäftigt, als er einen Reiter herankommen sah, einen etwas gebeugten Mann. Er erkannte seinen Vater. Der Baron ließ sein Pferd unter dem Baum halten. Cosimo hockte zwischen den kahlen Ästen. Es war das erste Mal seit jenem Schneckenessen, dass sie einander sahen. Ihr gebt wahrhaftig ein schönes Beispiel, mein Sohn. Ein Beispiel, das eines Edelmanns würdig ist. Ein Edelmann bleibt ein Edelmann, Herr Vater. Auf dem Boden wie in den Wipfeln der Bäume. Sofern er sich ehrbar aufführt. Ein gutes Wort. Es ist aber noch nicht lange her, da habt ihr einem Bauern Pflaumen gestohlen. Ich bitte euch, auf den Boden zurückzukehren und die Pflichten eures Standes zu erfüllen. Er hatte ihn mit ihr und euch angeredet. Diese Anrede sollte Entfernung und Trennung ausdrücken. Ich gedenke nicht, euch zu gehorchen, Herr Vater. Und eure Studien? Euer christliches Glaubensleben? Wollt ihr denn aufwachsen wie ein Wilder? Meint ihr, gute Lehren erreichen mich nicht, nur weil ich mich ein paar Meter über dem Erdboden aufhalte? Ein aufsässiges Gebaren bemisst sich nicht nach Metern. Auch wenn eine Reise nur über wenige Spannen zu gehen scheint, kann sie ohne Rückkehr sein. Nun ja, aber von den Bäumen pisse ich am weitesten. Gib Acht, mein Sohn! Einen gibt es, der auf uns alle pissen kann. Das Pferd des Barons machte einen Satz, der Baron zog die Zügel an, hüllte sich in seinen Mantel und sprengte davon. Der von den Landleuten seit langem ersehnte Regen begann in dicken Tropfen zu fallen. Ich lief zu unserer Mutter. Frau Mutter, es regnet. Was wird Cosimo machen? Werden ihm die Bäume genügend Schutz bieten? Er wird sich wohl in seine Zelte zurückziehen. In seine Zelte, Frau Mutter? Ja, er wird doch hoffentlich vorgesorgt haben. Soll ich ihm nicht einen Regenschirm bringen? Ja, natürlich. Das ist eine gute Idee. Bring ihm auch eine Flasche mit Apfelsirup. Und Wachsleinwand, die man auf Holz ausbreiten kann, ohne dass Feuchtigkeit hindurchdringt. Aber wo mag er stecken, der Ärmste? Hoffentlich findest du ihn. Mit einem Korb trat ich unter einem Regenschirm in den Regen hinaus. Es war finster. Aufs Geradewohl stolperte ich über glitschige Steine, durchwartete Pfützen und aufgeweichte Wege. Inmitten der Bäume sah ich hoch oben einen Lichtschein in der Dunkelheit. Cosimo! Cosimo! Hörst du mich? Viaccio, wo steckst du? Na hier! Warte, ich komme hinauf! Hilf mir! Ich reichte ihm den Schirm und den Korb, er reichte mir die Hand und zog mich hinauf. Ich sah mich in einer Art Kämmerchen, das eine Laterne erleuchtete. Es war von Teppichen umschlossen und hatte Bretter als Fußboden. Dicke Äste verliehen dem Ganzen Halt. Die Laterne spendete flimmerndes Licht. Zweige und Blätter warfen auf die Wände dieses seltsamen Gemachs verworrene Schatten. Cosimo trank in großen Zügen den Apfelsirup. Ein schönes Haus hast du hier. Ach, es ist noch ganz provisorisch. Ich muss das alles erst gründlich studieren. Hast du das ganz allein gebaut? Mit wem denn sonst? Du, darf ich dich ab und zu besuchen? Nein, dann würdest du auch anderen den Weg zeigen. Papa hat gesagt, dass er dich nicht mehr suchen lässt. Es muss trotzdem alles geheim bleiben. Oh, warum? Wegen der Obstdiebe? Ich denke, das sind deine Freunde. Manchmal ja, manchmal nein. Und das Mädchen? Auf dem Pony? Was geht das dich an? Ich wollte ja nur fragen, ob sie deine Freundin ist. Würdest du die hier rauflassen? Wenn sie käme, würde ich sie herauflassen. Will sie denn nicht? Sie ist abgereist. Am nächsten Tag wurde beschlossen, dass Cosimo seinen Unterricht beim Abbé Fauchelevent wieder aufnehmen sollte. Über die Art und Weise verlautete nichts. Ohne Umschweife forderte unser Vater den Abbé auf, Cosimo zu suchen und ihn Vergil übersetzen zu lassen. Miaccio, geh und sag deinem Bruder, er soll sich in einer halben Stunde im Garten zur Lateinstunde einfinden. Der Unterricht fand folgendermaßen statt. Mein Bruder hockte rittlings auf dem Ast einer Ulme, unter ihm im Grase saß der Abbé. Ich spielte in der Nähe und verlor sie eine Weile aus den Augen. Als ich wiederkam, befand sich auch der Abbé auf dem Baum. Sie fanden eine bequeme Stellung für den Alten und buchstabierten über das Buch gebeugt zusammen eine schwierige Stelle. Cosimo schien großen Fleiß zu bekunden. Kurzum, trotz seiner berühmten Flucht lebte mein Bruder fast wie früher an unserer Seite. Er war ein Einsiedler, der aber die Menschen nicht floh. Man hätte sogar meinen können, dass ihm allein die Menschen am Herzen lagen. Die Bauern begrüßte er mit freundlichen Worten. Er blieb zuweilen eine halbe Stunde auf seinem Baum, um ihren Arbeiten zuzuschauen und Fragen über Düngemittel und Saaten zu stellen. Auf dem Erdboden war ihm das niemals eingefallen. Ja, auf seinen einsamen Wanderungen durch die Wälder prägten sich menschliche Begegnungen ein, wie sie unser einem nicht zuteil werden. Eines Tages besuchte uns der Graf von Estomac. Er war auf dem Weg nach Frankreich und machte bei uns Station. Es fand ein Abendessen statt, das sterbenslangweilig war. So viele Komplimente machte man sich. Der Baron stellte mich dem Grafen von Estomac vor. Ah, das ist also Biagio. Haben Sie nicht noch einen Sohn, Herr Baron? Ja, Cosimo, den Ältesten. Er ist heute auf der Jagd. Er hatte nicht gelogen. Damals war Cosimo ständig unterwegs, um Hasen und Drosseln zu jagen. Ein Gewehr hatte ich ihm beschafft. Wir befanden uns jetzt im Garten. Es war Abend, aber noch hell, da es Sommer war. Und auf einmal kam Cosimo über die Platanen und Ulmen heran. Ei, wer ist denn das? Ja, wer ist denn das dort oben auf den Bäumen? Ich weiß wirklich nicht. Ach, das ist ja mein Sohn Cosimo. Wahrscheinlich ist er da hinaufgeklettert, um uns zu überraschen. Cosimo... Ist er der Ältere? Wie? Ja, ja. Von den beiden Buben ist er der Ältere. Aber sie sind nicht weit auseinander. Wissen Sie, sie sind eigentlich noch zwei kleine, verspielte Jungen. Er hat aber Mut, dass er so von Ast zu Ast klettert. Ja, ja. Cosimo, was machst du denn da oben? Willst du nicht herunterkommen? Sag doch dem Herrn Grafen guten Tag. Meine Verehrung, Herr Graf. Ausgezeichnet. Cosimo. Lassen Sie nur da oben, Baron. Ich muss schon sagen, er ist wirklich ein tüchtiger, junger Mann. Ich werde es am Hof erzählen. Ich werde das unserem Bischof erzählen. Wie? Ich werde es meiner Tante, der Prinzessin, erzählen. Nun, die Kunde vom sonderbaren Verhalten meines Bruders verbreitete sich an den europäischen Höfen. Mein Vater empfand das als Schande. Ganz zu Unrecht. Jedenfalls gewann der Graf von Estomac einen günstigen Eindruck von unserer Familie. Die Ölbäume mit ihren Windungen waren bequeme und ebene Wege für Cosimo. Geduldige und freundliche Bäume, auf deren rauer Rinde gut weiterzukommen oder zu verweilen ist. Die Welt bestand jetzt aus schmalen und gewundenen Brücken im leeren Raum. Aus Knoten und Splittern oder Runzeln, welche Rinden auffrauen. Aus Lichtern, deren Grün sich je nach dem Zeltdach der Blätter verändert. Lichtern, die beim ersten Luftzug über den Blättern zu zittern beginnen oder sich zugleich mit dem Neigen des Baumes wie Schleier bewegen. Der Winter kam heran. Cosimo fertigte sich eine Pelzjacke. Er nähte sie sich selber aus den Fellen verschiedener Tiere, die er erlegt hatte. Freilich hatten wir in jener Zeit milde Winter, nicht die jetzige Kälte, von der es heißt, sie habe Napoleon aus Russland vertrieben. In der Nacht schlüpfte Cosimo in einen mit Pelz gefütterten Schlafsack, der an einem Ast aufgehängt war. In der Früh, wenn der Eichelhäher schrie, begann Cosimo seinen Tageslauf. Er ging zum Brunnen, den er sich selbst mit Hilfe der Natur gebaut hatte. Es floss dort ein Bach, der an einer steilen Stelle einen Wasserfall bildete. Cosimo hatte aus einem langen Stück Pappelrinde eine Art Rinne hergestellt, die das Wasser bis auf die Äste einer Eiche beförderte, so dass er dort trinken und sich waschen konnte. Dass er sich wusch, kann ich bestätigen. Ich habe es mehrmals gesehen. Viaggio, endlich kommst du. Wo bleibst du die ganze Zeit? Ich habe Drosseln, Schnepfen und Wachteln geschossen. Bring sie mir her. Ach, du weißt doch, wie schwer es für mich ist, heimlich von zu Hause wegzulaufen. Ja, ich weiß. Ich werde eben etwas erfinden müssen, um mir die geschossenen Tiere selbst darauf zu holen. So verfertigte er sich also eine Art Fischfanggerät, Schnüre mit Haken und Angelruten, um das erlegte Wild zu erlangen. Er hatte auch eine Methode ersonnen, wie es sich am Spieß über einer Feuerstelle, die er sorgsam pflegte, rüsten ließ, ohne dass er den Boden zu betreten brauchte. Lange Zeit, während einer entscheidenden Periode seines jungen Lebens, bedeutete die Jagd für Cosimo die ganze Welt. Zuweilen verfiel ich auf den Gedanken, dass er jetzt andere Sinne und Instinkte besäße als wir. Die ständige Berührung mit den Rinden der Bäume, die gebannte Betrachtung von Flügelschlag und Fell, all diese Lebensformen, die der menschlichen Formenwelt so fremd sind, alle diese Konturen der Wildnis, in die er sich so tief hineingewagt hatte, waren freilich imstande, fortan seine Seele zu formen, ihn jede Menschenähnlichkeit verlieren zu lassen. Hingegen war mir stets klar, dass er, wie viele Fähigkeiten er sich in der Gemeinschaft mit den Pflanzen und im Kampf mit den Tieren auch angeeignet haben mochte, seinen Platz diesseits der Grenze hatte, dass er auf unserer Seite stand. Cosimo befand sich seit einiger Zeit oft auf einem Nussbaum und las. Er sehnte sich nach Lektüre. Die Bücher erhielt er durch mich. Ich beschaffte sie ihm aus der Hausbibliothek. Ach, Biagio, es wird mir auf die Dauer langweilig, den ganzen Tag mit angelegter Büchse auf einen Sperling zu warten oder diese einfältigen Bücher zu lesen, die du mir bringst. Ich möchte endlich etwas lesen, aus dem ich lernen kann. Aber wie soll ich dir denn solche Bücher beschaffen? Ich brauche eben noch einen anderen Lieferanten. Ja. Biagio, ja. Du kennst doch den alten jüdischen Buchhändler in Ombrosa. Ja. Sag ihm, er soll mir wissenschaftliche und philosophische Bücher bestellen. Wissenschaft? Er bekommt dafür im Tausch frisch erlegte Hasen und Rebhühner von mir. Kurzum, die Lektüre entwickelte sich für ihn aus einem Zeitvertreib zur Hauptbeschäftigung und zum Zweck des ganzen Tages. Das Lehrverhältnis zwischen dem Abbé und Cosimo kehrte sich bald um. Cosimo trat als Lehrer und der Abbé als Schüler auf. Und solche Autorität hatte mein Bruder erlangt, dass es ihm gelang, den alten Mann auf seinen Baumwanderungen mitzuschleppen. Ich musste zwischen den Bäumen, auf denen mein Bruder sich aufhielt, und dem Laden des jüdischen Buchhändlers hin und her eilen, um bei ihm Bücher zu bestellen, die in Amsterdam und Paris angefordert werden mussten, oder um neu eingetroffene Bücher abzuholen. Für seine Bücher baute Cosimo mehrfach eine Art hängender Bibliothek, die, so gut es ging, gegen Regen und Nagetiere geschützt war. Jedoch verlegte er sich ständig an einen anderen Ort. Bücher sind ein wenig wie Vögel. Ich möchte sie nicht in einen Käfig gezwängt sehen, sonst verkümmern sie. Unter den Büchern, die er sich kommen ließ, befanden sich nun auch Abhandlungen über praktische Fragen, wie beispielsweise über Baumkunde. Er konnte es kaum erwarten, die neuen Kenntnisse zu erproben. Du weißt, Biagio, die menschliche Arbeit hat mich stets interessiert. Aber mein Leben auf den Bäumen, meine Wanderungen und Jagden waren bisher nur Ausdruck willkürlicher Launen. Jetzt möchte ich für meinen Nächsten etwas Nützliches leisten. Und er lernte die Kunst, Bäume zu beschneiden. Er bot den Obstzüchtern seine Dienste an. Damals konnte man in Ombrosa nur Gutes über meinen Bruder hören. Unser Vater jedoch hörte sich alles schweigend an und schüttelte den Kopf. Eines Tages ritt er aus, um ihn zu suchen. Sie trafen sich auf einem Gelände, das von einer Reihe junger Bäume umgeben war. Der Baron ritt zwei- oder dreimal auf und ab, ohne den Sohn anzublicken. Vom entferntesten Baum kam Cosimo Sprung um Sprung näher. Er lüftete den Strohhut. Guten Tag, Herr Vater. Guten Tag, mein Sohn. Seid ihr wohl auf, Herr Vater? So wie es meinen Jahren und Sorgen entspricht. Es freut mich, euch so rüstig zu sehen. Das Gleiche möchte ich von dir sagen, mein Sohn. Ich habe gehört, dass du dich um das gemeinsame Wohl kümmerst. Ja, Herr Vater. Der Schutz der Wälder, in denen ich lebe, liegt mir am Herzen. Weißt du, dass uns ein Wäldchen gehört? Ein Erbteil deiner Großmutter Elisabeth, der guten Seele. Ja, ich weiß, Herr Vater. In Bel Rio, mit 30 Kastanienbäumen, 22 Buchen, 8 Pinien und einem Ahorn. Und gerade als Mitglied einer Familie mit Waldbesitz wollte ich alle Beteiligten in einem Verbande zusammenschließen, um den Wald zu erhalten. Wie ich höre, handelt es sich um eine Vereinigung von Bäckern, Gemüsegärtnern und Hufschmieden. Ja, die gehören auch dazu, Herr Vater, neben allen anderen ehrbaren Berufen. Weißt du auch, dass du den Titel eines Herzogs führen und dem ganzen Lehnsadel befehlen könntest? Ich weiß, dass ich, wenn ich mehr Ideen im Kopf habe als andere Leute, sie an diesen Ideen teilhaben lasse, sofern sie sie annehmen. Und das heißt dann befehlen. Und pflegt man heutzutage auf den Bäumen zu leben, um befehlen zu können? Mein Sohn, du bist jetzt 18 Jahre alt. Es wird Zeit, dass man dich als Erwachsenen ansieht. Bitte erinnere dich daran, dass du ein Baron di Rondeau bist. Ja, Herr Vater, ich erinnere mich meines Namens. Willst du des Namens und Titels würdig sein, den du trägst? Ich werde bemüht sein, mich des Namens Mensch so würdig zu erweisen, wie ich vermag. Und so werde ich auch eines jeden seiner Attribute würdig sein. Nimm diesen Degen, mein Sohn. Meinen Degen. Der Baron erhob sich in den Steigbügeln, Cosimo neigte sich vom Ast herab und es gelang dem Baron, ihm den Degen umzuschnallen. Danke, Herr Vater. Ich gelobe, von ihm guten Gebrauch zu machen. Leb wohl, mein Sohn. Leb wohl, Cosimo. Der Baron wandte sein Pferd, zog die Zügel an und ritt langsam davon. Unser Vater war sehr gealtert. Eines Tages trieb er sich viel beschäftigt und nervös zwischen Bienenkörben und Kanälen herum, als er eine plötzliche Bewegung machte und daraufhin einige Bienen auf sich zufliegen sah. Er bekam es mit der Angst zu tun, begann mit den Händen herumzufuchteln, stürzte einen Bienenstock um und lief davon, verfolgt von einem Bienenschwarm. Da er blindlings reißaus nahm, fiel er schließlich in einen Kanal. Völlig durchnässt zog man ihn heraus. Eine Woche lang fieberte er infolge der Stiche und des unfreiwilligen Bades, ständig lag er im Bett und hatte jede Freude am Leben verloren. Alles, was er hatte unternehmen wollen, war ihm misslungen. Vom Herzogstitel war nicht mehr die Rede. Sein Erstgeborener lebte immer noch auf den Bäumen, obwohl er inzwischen zum Mann herangewachsen war. Ich war noch zu sehr Kind, um ihm nahe zu stehen. Und unsere Mutter hatte ein schroffes und herrisches Wesen. Und in dieser Verfassung, voller Bitternisse und fixer Ideen, so wie er immer gelebt hatte, traf ihn der Tod. Auch Cosimo folgte dem Leichenzug, indem er von Baum zu Baum überwechselte, doch konnte er nicht in den Friedhof gelangen, da das Klettern auf den Zypressen mit ihrem dichten Grün schlechterdings unmöglich war. Jenseits der Mauer wohnte er dem Begräbnis bei, und als wir alle eine Handvoll Erde auf den Sarg warfen, warf er ein belaubtes Zweiglein hinzu. Nunmehr war Cosimo also der Baron di Rondo. Sein Leben änderte sich dadurch nicht. Zwar kümmerte er sich um unsere Besitzungen, aber stets auf eine sprunghafte Weise. Um die Familienangelegenheiten zu erledigen, zeigte sich Cosimo jetzt häufiger in der Stadt und verweilte auf dem großen Nussbaum am Markte oder auf den Steineichen in der Nähe des Hafens. Die Leute behandelten ihn ehrerbietig, nannten ihn Herr Baron, und er seinerseits gefiel sich ein wenig in Altmännerposen, wie das bei jungen Leuten manchmal der Fall ist, und hielt sich dort auf, um einem Kreise von Ombrosanern, der sich rings um den Baum versammelte, Geschichten zu erzählen. Er fand immer mehr Geschmack am Erzählen. Sein Leben auf den Bäumen, seine Jugenderlebnisse lieferten ihm den Stoff für Schilderungen, die kein Ende nehmen wollten. Und man weiß ja nie, ob die wirklich geschehenen Dinge schöner sind oder ob man die Erfundenen vorziehen soll, bei denen man gewaltig aufschneiden kann und alles ganz einfach erscheint. Doch in diesem Verlangen äußerte sich ein tieferes Unbefriedigtsein. Hinter dieser Suche nach Zuhörern verbarg sich ein Suchen anderer Art. Cosimo kannte die Liebe noch nicht. Und was ist alle Erfahrung ohne die Liebe? Die jungen Obstgärtnerinnen und Pfirsichverkäuferinnen zogen über den Marktplatz. Die jungen, hübschen Damen fuhren in Kutschen vorüber. Cosimo musterte sie mit Blicken, ohne recht zu begreifen, weshalb in einer jeden etwas von dem steckte, was er suchte, und weshalb es in keiner völlig vorhanden war. Nachts, wenn in den Häusern die Lichter angezündet wurden und Cosimo im Gezweig allein blieb, träumte er zuweilen von Liebe. Wenn sich Liebespaare hinter Hecken oder zwischen den Reihen der Weinberge ein Stelldich eingaben, erfüllte ihn Bewunderung und auch ein wenig Neid. In seinen Wachträumen sah er sich von den entzückendsten Mädchen geliebt. Doch wie hätte er der Liebe auf den Bäumen begegnen können? Ich stelle mir einen Ort im Nirgendwo vor. Einen Ort, den man nur erreichen kann, wenn man höher hinaufsteigt und nicht hinab. Ja, das ist es. Vielleicht gibt es einen Baum, der so hoch ist, dass man zu einer anderen Welt gelangt, wenn man ihn ersteigt. Das Marktpalaver machte ihn immer unzufriedener. Und als an einem Markttag ein Bauer, der aus Oliva Bassa gekommen war, die Bemerkung machte, aha, da habt ihr also auch euren Spanier. Bei uns gibt's ein ganzes Völkchen von Spaniern, die auf den Bäumen leben. Da fand Cosimo keine Ruhe mehr, bis er über die Bäume der Wälder die Reise nach Oliva Bassa angetreten hatte. Oliva Bassa war ein Städtchen im Inneren des Landes. Cosimo traf dort nach einer zweitägigen Wanderung ein. Es war Winter, die Bäume waren teilweise unbelaubt. Und als mein Bruder herankam, sah er, dass sich zwischen den kahlen Ästen Menschen befanden. Einer oder zwei oder auch drei standen oder saßen auf je einem Baum. Mit wenigen Sprüngen hatte er sie erreicht. Es waren Männer in vornehmer Kleidung, die Dreispitze und weite Umhänge trugen, sowie Frauen, ebenfalls vornehmen Aussehens, die zu zweit oder zu dritt auf den Ästen saßen. Manche von ihnen stickten, und von Zeit zu Zeit schauten sie auf die Straße hinunter. Die Männer entboten ihm ihren Gruß. Cosimo verneigte sich und stellte sich vor. Baron Cosimo Biovasco di Rondo, euch zu Diensten. Rondos? Rondos? Aragones? Galiciano? Nein, euer Gnaden, ich stamme aus dieser Gegend. Mein Name ist Don Federico. Wir sahen euch hier auf den Bäumen herumklettern. Gehört ihr nicht zu den Verbannten? Nein, euer Gnaden. Jedenfalls bin ich kein Verbannter auf Befehl irgendeines anderen. Darf ich fragen, ob euer Gnaden diese Wanderungen zum eigenen Vergnügen unternehmen? Ich tue es, weil ich glaube, dass es sich für mich ziemt, obwohl ich von niemandem dazu gezwungen werde. Oh, euer Gnaden können sich glücklich preisen, eine solche Freiheit zu genießen. Leider befinden wir uns in einer Zwangslage. Wir sind spanische Edelleute und haben uns gegen den dritten Karl aufgelehnt. Darum wurden wir mit unseren Familien verbannt. Nach unserem Eintreffen in Olivabassa ist uns die Fortsetzung unserer Reise untersagt worden. Aufgrund eines alten Vertrages mit seiner katholischen Majestät durften uns nämlich diese Gebiete weder aufnehmen noch die Durchreise gestatten. Unsere Lage war daher recht kompliziert. Aber die Behörden von Olivabassa, die mit den ausländischen Kanzleien keinen Ärger haben wollten, fanden einen Ausweg. Dem Buchstaben nach sieht der Vertrag vor, dass aus Spanien ausgewiesene Personen nicht den Boden betreten dürfen. Damit der Vorschrift Genüge geschieht, halten wir uns also auf den Bäumen auf. Schon seit Monaten hockten sie nun dort oben, im Vertrauen auf das milde Klima, auf eine baldige Amnestie Karls des Dritten und auf die göttliche Vorsehung. Sie waren mit spanischen Dukaten versehen, kauften ihre Lebensmittel und gaben natürlich dadurch dem Handel der Stadt Auftriebe. Kurzum, sie hatten es verstanden, sich gut einzurichten. Oder es waren vielmehr die Einwohner Olivabassas, die sie so trefflich ausgestattet hatten, da ja auch für sie, die Gastgeber, etwas dabei heraussprang. Sagt mir, euer Gnaden, wenn es regnet, was tut ihr dann? Nun, durch unsere Baldachine geschützt, wandern unsere Gedanken zum Herrn. So danken wir ihm für das Wenige, das für uns ausreicht. Geht ihr auch manchmal auf die Jagd? Oh, zuweilen bestreicht einer von uns zum Zeitvertreib einen Ast mit Vogelleim. Und wenn ihr euch waschen wollt, was macht ihr dann? Wir übergeben unsere Kleidungsstücke den Wäscherinnen der Gegend. Genauer gesagt, jeden Montag lassen wir den Korb mit der schmutzigen Wäsche hinunter. Nein, das meinte ich nicht. Ich wollte wissen, wie ihr euch Körper und Gesicht wascht. Ich bin der Auffassung, dass es sich hierbei um die privaten Angelegenheiten jedes Einzelnen handelt. Und mit Verlaub, wo verrichtet ihr eure Notdurft? Offen gestanden, wir benutzen gewisse Geschirre. Cosimo machte nun den verschiedenen Mitgliedern der Kolonie auf ihren Wohnbäumen seine Aufwartung. Der Empfang in solch einer Art Baumsalon vollzog sich mit gastlicher Gravität. Man bot Cosimo Kaffee an. Dann kam sogleich die Rede auf ihre Paläste in Sevilla und Granada und auf ihre Güter. Und schließlich erging an ihn eine Einladung für den Tag, dass sie durch eine Amnestie wieder in ihre Ehren und Ämter eingesetzt würden. Doch alle Gebärden und Unterhaltungen der Emigranten hatten etwas Trauriges und Bekümmertes an sich. Als Cosimo von seinen Besuchen zurückkehrte, sah er auf einer Erle ein junges Mädchen sitzen. Wie kommt es, dass ich euch vorhin nicht gesehen habe? Ich war am Brunnen, um Wasser zu holen. Ihr steigt also von den Bäumen herunter? Er half ihr, den Wassereimer zu halten. Nein. Der Brunnen befindet sich im Schatten eines Kirschbaums und wir lassen den Eimer an einem Seil hinunter. Kommt einmal mit, ich zeige euch den Brunnen. Sie gelangten auf die andere Seite einer Hofmauer. Das Mädchen führte ihn bis zum Kirschbaum. Darunter war der Brunnen. Schaut doch, Baron. Woher wisst ihr, dass ich ein Baron bin? Ich weiß alles. Meine Schwestern haben mir sofort von eurem Besuch erzählt. Seid ihr die Tochter von Don Federico? Ja. Wie heißt ihr? Ursula. Ihr kommt ja besser als alle anderen auf den Bäumen voran. Ich bin schon als Kind viel geklettert. In Granada hatten wir große Bäume im Park. Könntet ihr die Rose dort pflücken? Nein, ich glaube nicht. Schön. Ich werde sie euch pflücken. Er sprang auf den nächsten Baum und kam sogleich mit einer aufgeblühten Kletterrose zurück. Ursula lächelte. Sie streckte ihm die Hände entgegen. Ich möchte sie euch selber anstecken. Darf ich das? Sagt mir wo. Ins Haar. Danke. Ursula, könntet ihr diesen Mandelbaum erreichen? Oh, ich kann doch nicht fliegen. Passt auf. Wenn ihr euch an dieses Seil binden lasst, so schwinge ich euch hinüber. Nicht doch. Ich habe Angst. Aber du brauchst doch keine Angst zu haben. Das ist eine ganz einfache Methode. Oh je! Er beförderte sie hinüber. Dann kam er selber nach. Der Mandelbaum war zart und bot wenig Platz. Sie hockten auf ihm eng beieinander. Nun, hattest du Angst? Nein. Schau, die Rose ist nicht hinuntergefallen. So eng aneinander gepresst, wie sie auf dem Baum saßen, kam es bei jeder ihrer Bewegungen fast zu einer Umarmung. Oh, sagte sie, und dann küssten sie sich, wobei er den Anfang machte. So begann ihre Liebe. Cosimo war darüber glücklich und erstaunt, und Ursula war glücklich, aber keineswegs erstaunt. Mädchen stößt niemals von ungefähr etwas zu. Es war die Liebe, die Cosimo ersehnt hatte und die jetzt ganz unerwartet über ihn gekommen war. Das Wunderbare aber daran war ihre große Einfachheit. Und Cosimo meinte in diesem Augenblick, dass es immer so sein müsse. Monate waren vergangen. Es war jetzt die Zeit der Pfirsich-, Mandel- und Kirschblüten. Cosimo und Ursula verbrachten zusammen den ganzen Tag auf den Blütenbäumen. In der Kolonie der Verbannten wusste mein Bruder sich sogleich dadurch nützlich zu machen, dass er sie die verschiedenen Methoden lehrte, mit denen man von einem Baum auf den anderen überwechseln kann, und die vornehmen Familien anspornte, ihr gewohntes, gemessenes Wesen abzulegen, um sich ein wenig Bewegung zu machen. Er spannte auch Seilbrücken, so dass die älteren Leute einander besuchen konnten. Und so stattete er die Kolonie mit vielen von ihm erfundenen Gerätschaften aus, mit Wasserbehältern, Kochherden und aus Fellen gefertigten Schlafsäcken. Diese vornehmen Familien waren nach sehr kleinlichen Grundsätzen erzogen. Aber da sie jetzt auf den Bäumen lebten und in der Verbannung, nahmen sie viele Dinge nicht mehr so wichtig. Cosimo betrachtete man als einen wackeren jungen Mann, der einen Adelstitel führte und sich nützlich zu machen verstand. Sie ahnten zwar, dass sich zwischen ihm und Ursula zarte Bande geknüpft hatten und bemerkten wohl, dass die beiden häufig in Richtung der Obstbäume verschwanden, drückten aber ein Auge zu, um nicht in die Lage zu kommen, etwas missbilligen zu müssen. Eines Tages ließ Don Federico Cosimo zu einer Unterredung auf seine Platane bitten. Baron, man sagt mir, dass du häufig mit meiner Tochter zu sehen bist. Wie alt bist du? Bald werde ich 19. Zu jung. Zu jung? Meine Tochter ist im heiratsfähigen Alter. Ja, Ursula ist 17. Denkst du denn schon an Heirat, Baron? Woran? Ich frage, ob du schon vorhast, dir eine Frau zu suchen, dir ein Heim zu gründen. Ein Heim? Mein Haus ist überall, wohin ich gelange. Wenn ich höher hinaufsteige... Baron, sobald wir wieder daheim sind, so wirst du das reichste Lehnsgut der Sierra kennenlernen. Du musst uns bald besuchen. Ich werde es mir überlegen. Cosimo empfahl sich mit einer Verbeugung. Sogleich suchte er Ursula auf. Weißt du, Ursula, dein Vater hat mit mir gesprochen. Er meint, er hat mir Dinge gesagt. Will er, dass wir uns nicht mehr sehen? Nein, das ist es nicht. Er möchte, dass ich nach Granada komme, sobald ihr nicht mehr verbannt seid. Oh ja, Cosimo, das wäre herrlich. Hör zu. Ich liebe dich. Aber ich bin immer auf den Bäumen gewesen, Ursula. Ich muss auf den Bäumen bleiben. Aber Cosimo, auch bei uns zu Hause gibt es schöne Bäume. Ja, aber um mit euch zu reisen, müsste ich auf den Boden hinunter. Und du weißt doch... Mach dir keine Gedanken, Cosimo. Bis auf Weiteres sind wir verbannt. Vielleicht bleiben wir es unser Leben lang. So schlug sich mein Bruder diese Sorgen aus dem Kopf. Doch Ursulas Voraussage erwies sich als falsch. Bald danach erhielt Don Federico ein Schreiben mit dem königlichen spanischen Siegel. Durch huldvollen Gnadenerweis seiner katholischen Majestät war die Verbannung aufgehoben worden. Die vornehmen Emigranten konnten in ihre Häuser und Besitzungen nach Spanien heimkehren. Jetzt geht's nach Spanien. Da werden wir unsere Rechnung präsentieren. Wir werden für Gerechtigkeit sorgen. Von hilfreichen Armen gestützt war Don Federico auf dem Boden angelangt. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Komm, wackerer junger Baron, komm herunter. Die Verbannung ist zu Ende. Du sollst es bei uns wie mein eigener Sohn haben. Komm, was willst du noch auf den Bäumen, Baron? Ich bin vor euch hier heraufgestiegen, Don Federico, und werde auch noch nach euch hier oben sein. Du willst dich drücken, Baron? Nein, Widerstand leisten. Ursula, die bei den Ersten war, die hinunterstiegen und sich bemühte, das Gepäck in einer Kutsche zu verstauen, stürzte auf den Baum zu. Cosimo! Cosimo! Ich bleibe hier! Ich bleibe bei dir! 4 oder 5 Edelleute hielten sie fest, rissen sie zurück und entfernten die Leitern von den Bäumen. Cosimo! Mein Liebster! Leb wohl! Ursula! Sei glücklich. Man hatte sie gewaltsam in die Kutsche gezerrt. Zu Pferde, in Reisewagen brachen die Verbannten auf. Die Straße leerte sich. Auf den Bäumen Oliva Bassas blieb allein mein Bruder zurück. In den Zweigen hingen noch einige Bänder und Spitzentücher. Sie flatterten im Wind. Es war ein Sommer mit Vollmondnächten, Fröschegequake und Finkengezwitscher, als der Baron wieder in Ombrosa auftauchte. Eine vogelhafte Unrast schien über ihn gekommen zu sein. Scheu, unschlüssig sprang er von Ast zu Ast. Bald erzählten sich die Klatschweiber, eine gewisse Kekina, die jenseits des Tales lebte, sei seine Geliebte. Ich habe die beiden gesehen. Sie auf dem Fensterbrett, ihn auf dem Ast. Er fuchtelt mit den Armen herum wie eine Fledermaus. Und sie lachte und lachte. Und dann? Ich meine, wie machen sie denn das? Sie werden es recht unbequem haben. Ich sage dir, sie haben sich überhaupt nicht berührt. Er macht ihr nur den Hof und lockt sie an. Ja, nein, er, sie, das Fenster, der Sprung, der Ast. Die Diskussion wollte kein Ende nehmen. Die Verlobten und die Ehemänner hätte man jetzt sehen müssen. Wehe, wenn ihre Bräute oder Ehefrauen auf einen Baum hinaufschauten. Die Geschichte mit der Kekina mochte stimmen oder nicht. Jedenfalls hatte mein Bruder seine Liebeshändel, ohne jemals von den Bäumen zu steigen. Cosimo muss auf die Frauen eine besondere Anziehung ausgeübt haben. Eines freilich steht fest, damals begann es üblich zu werden, dass man aus Bequemlichkeit ihm die Schuld zuschob, wenn ein Mädchen schwanger geworden war und man den Vater nicht kannte. Ombrosa füllte sich mit Bankkarten des Barons, mochte es sich um echte oder unechte handeln. Jetzt sind sie herangewachsen und, ja, der eine oder andere sieht ihm freilich ähnlich. Ich weiß nicht, ob er wirklich so viele Frauen besessen hat, wie die Gerüchte es wahrhaben wollten. Hätte er so viele Frauen zur Verfügung gehabt, So gäbe es keine Erklärung für die Mondnächte, in denen er auf Feigen- und Granatapfelbäumen nahe den Wohnhäusern wie ein Kater umherstrich. Zuweilen fand er des Nachts Fenster, die ihm bereitwillig Gehör schenkten, vielleicht weil er immerhin der Baron war. Und teilweise wohl auch, weil er ein Baron war, der sich von den anderen unterschied. Es genügte ein Zeichen, dass eine Kerze angezündet wurde, dass ein Lachen oder dass Frauenworte zwischen Licht und Schatten zu hören waren. Dann war es schon ernst, dann war es schon Liebe für diesen Einsamen, der von Ast zu Ast sprang. Eine Dreiste wagte sich ans Fenster, noch warm vom Bett, mit gelösten Haaren und einem Lachen zwischen den geöffneten, kräftigen Lippen. Wer ist denn da? Ein Kater? Ein Kater? Nein. Ein Mann. Oh, ein Mann. Ein Mann, der miaut? Ich seufze nur. Oh, und warum? Was fehlt dir denn? Mir fehlt etwas, was du hast. Und was ist das? Komm, dann sag ich's dir. Gut, ich komme. Aus dieser Zeit kann ich nicht viel berichten. Damals machte ich meine erste Reise durch Europa. Unter anderem hielt ich mich in Paris auf, gerade rechtzeitig, um den triumphalen Empfang zu erleben, der Voltaire zuteil wurde, als er nach vielen Jahren zurückkehrte. Doch dies hier sind ja nicht meine Lebenserinnerungen. Ich wollte nur darauf hinweisen, wie sehr mich die Fama beeindruckte, die sich auch unter fremden Völkern über den Klettermann von Ombrosa verbreitet hatte. Sogar in einem Almanach fand ich eine Abbildung mit folgendem Text: Der wilde Mann von Ombrosa lebt nur auf Bäumen. Ich hütete mich zu verraten, dass dieser wilde Mann mein Bruder war. Ich verkündete es jedoch laut und deutlich, als ich in Paris zu einem Empfang geladen war, der zu Ehren Voltaires stattfand. Der alte Philosoph saß in einem Fauteuil, umhegt von hübschen Damen und gut gelaunt wie ein Pascha. Als er hörte, dass ich aus Ombrosa kam, redete er mich an. C'est chez vous, mon cher chevalier, qu'il y a ce fameux philosophe qui vit sur les arbres, comme un singe? C'est mon frère, monsieur, le baron du Rondeau. Voltaire war offenbar erstaunt, dass der Bruder dieses Wunderwesens einen so normalen Eindruck machte. Est-ce pour être plus proche du ciel que votre frère reste là-haut? Mein Bruder ist der Meinung, dass einer, der die Erde deutlich sehen möchte, den notwendigen Abstand einhalten muss. Voltaire zeigte sich über diese Antwort sehr befriedigt. Jadis, c'était seulement la nature qui créait des phénomènes vivants. Maintenant, c'est la raison. Und dann wandte er sich wieder dem Geplapper der jungen, hübschen Damen zu. Ich musste meine Reise unterbrechen und nach Ombrosa zurückkehren. Das Asthma, an dem unsere Mutter litt, hatte sich plötzlich verschlimmert und die Ärmste konnte das Bett nicht mehr verlassen. Als ich den Gartenweg entlang ging und zu unserer Villa kam, sah ich Cosimo auf einem hohen Ast eines Maulbeerbaumes sitzen, der nahe an das Fenster unserer Mutter heranreichte. Die Mutter lag im Bett. Ich beugte mich nieder, um ihr die Hand zu küssen. Sie erkannte mich sofort. Da bist du ja, mein Sohn, Biagio. Wie geht es dir? Sie sprach mit dünner Stimme. Eines wunderte mich, sie wandte sich an Cosimo genauso wie an mich, als hätte auch er neben ihr am Bett gesessen. Cosimo, ist es schon lange her, dass ich die Medizin genommen habe? Nein, Mama. Erst ein paar Minuten. Warte noch ein wenig. Jetzt würde sie dir nicht bekommen. Ja. Gibst du mir eine Orangenscheibe, Cosimo? Ich sah, wie Cosimo durch das Fenster eine Art Spieß steckte, damit eine Orangenscheibe vom Teller aufpickte und sie unserer Mutter in die Hand legte. Danke. Cosimo, wo ist denn mein Schal? Gib mir doch bitte meinen Schal. Es fiel mir auf, dass sie sich wegen all dieser kleinen Handreichungen am liebsten an Cosimo wandte. Jetzt suchte er mit dem Angelhaken den Schal aus den Kleidungsstücken heraus, die auf dem Lehnstuhl lagen. So? Da hast du deinen Schal, Mama. Ich danke dir, mein Sohn. Sie sprach mit ihm, als wäre er nur einen Schritt von ihr entfernt. Aber ich bemerkte, dass sie ihn nie um etwas bat, was er von seinem Baum aus nicht hätte erreichen können. In der folgenden Nacht fand unsere Mutter keinen Schlaf. Das Asthma verschlimmerte sich. Cosimo hielt Nachtwache bei ihr auf dem Baum und hat eine kleine Laterne an den Ast gehängt, damit sie ihn auch in der Dunkelheit sehen könne. Am nächsten Morgen war sie tot. Auf Trauerfälle folgen früher oder später freudige Ereignisse, das ist ein Lebensgesetz. Die Zeit, die nun für Cosimo begann, wurde zu seiner glücklichsten. Die Freude am Erzählen hatte ihn auch später nie verlassen und in der Schilderung jener Erlebnisse, die nun folgten, schien er sich wieder zu verjüngen. Eines Tages saß ich auf einer Esche. Die Sonne schien, ein Strahl lief über die Wiese, deren Grün sich in Smaragd verwandelte. Drüben im Schwarz des Eichenwaldes bewegte sich das Laub. Ein Pferd sprengte heraus. Auf dem Pferd saß ein Reiter. Nein, es war kein Reiter, es war eine Reiterin. Sie galoppierte mit verhängtem Zügel und war blond. Mein Herz begann stärker zu schlagen. Ich hoffte, die Reiterin werde näher kommen, bis ich ihr genau ins Gesicht sehen könne. Die Reiterin galoppierte in der Sonne. Sie wirkte immer schöner. Befriedigte immer mehr ein Erinnerungsbedürfnis. Ehe ich darauf gefasst war, hatte sie den Wiesensaum erreicht. Ich wurde geradezu von einem Fieber geschüttelt. Ich wollte rufen, damit sie zur Esche emporschauen und mich sehen sollte. Sie war es. Viola. Viola kam zurück. Erregt sprang ich von Baum zu Baum bis in den Park der Ondarivas. Ich hörte den Hufschlag des Pferdes auf dem Gartenkies. Es kam durch den Garten, ging jetzt aber im Schritt, als wollte die Reiterin jede Einzelheit betrachten und wiedererkennen. Sie schaute auf die Bäume, die jetzt riesig geworden waren, die Magnolien, die sich zu einem Wald verdichtet hatten. Mich aber sah sie nicht. Sie war abgesessen, ging zu Fuß und führte das Pferd am Zügel hinter sich her. Jetzt trat sie in die Villa. Hortensia, Tarquinio, die Fensterläden müssen ausgehängt und frisch gestrichen werden. Dort will ich den Tisch haben und dort die Konsole. Und in der Mitte muss das Spinett stehen. Die Bilder müssen natürlich umgehängt werden. Viola kehrte also nach Ombrosa zurück und ergriff von der Villa Besitz, die sie als junges Mädchen verlassen hatte. Ich beobachtete, wie sie sich inmitten der Dienerschaft bewegte, Divane, Cembalos, Eckschränke transportieren ließ, sodann in den Garten zurückkehrte und wieder aufs Pferd stieg. Tarquinio, bringt die verwahrlosten Beete und Wege wieder in Ordnung. Holt neuen Kies. Wo sind die Korbstühle, Hortensia? Und hängt mir meine Schaukel an den Ast dort, wo sie früher gehangen hat. Und wahrhaftig, auf dem Magnolienbaum sah sie mich jetzt. Sie war überrascht. Sehr überrascht. Ach, Cosimo, du bist's? Ach, bist du seit damals hier geblieben und nie heruntergekommen? Ja, ich bin's, Viola. Erinnerst du dich noch? Cosimo, du hast also nie den Boden betreten? Niemals. Es ist dir also geglückt. War es nicht schwer? Ich hab auf deine Rückkehr gewartet. Auf meine Rückkehr? Du siehst ja aus wie Robinson. Also gut. In einer Stunde bin ich im Park. Warte auf mich. Ich stürzte mich ins Dickicht. Am liebsten wäre es mir gewesen, wenn es noch tausendmal dichter gewesen wäre. Eine Lawine von Blättern, Zweigen, Dornen, in die ich hätte untertauchen, versinken können, um erst allmählich zu begreifen, ob ich eigentlich glücklich war oder wahnsinnig vor Angst. Viola erschien beinahe pünktlich. Zu Pferde. Während sie sich im Steigbügel aufstellte, reichte sie mir eine Hand zum Baum hinauf. Ich half ihr, während sie auf den Sattel stieg, so dass sie den Ast erreichte. Dann kletterte sie schnell herauf, ohne mich anzuschauen, suchte sich eine bequeme Astgabel und setzte sich. Sie war noch ebenso blond wie als kleines Mädchen. Jetzt betrachtete sie mich ironisch. Woher wusstest du, dass ich wieder da bin? Ich sah dich im Jagdgehege des Fürsten. Das Jagdgehege gehört mir. Von mir aus kann es mit Brennnesseln vollwachsen. Weißt du denn alles? Ich meine über mich. Nein. Du weißt überhaupt nichts. Den ganzen Tag hockst du auf den Bäumen, um deine Nase in die Angelegenheiten anderer Leute zu stecken. Und dann weißt du trotzdem nichts. Ich bin Witwe. Ich habe den alten Ptolemaiko geheiratet. Ein Jahr lang war ich Fürstin Ptolemaiko, aber das war das langweiligste Jahr meines Lebens, auch wenn ich mit dem Alten nicht länger als eine Woche zusammen gewesen bin. Von nun an bleibe ich hier, wo ich als Kind gewesen bin. Natürlich nur so lange, bis es mir leid wird, dann gehe ich wieder. Ich bin Witwe, endlich kann ich tun und lassen, was mir Spaß macht. Auch den alten Ptolemaiko habe ich geheiratet, weil es mir Spaß machte. Glaub nur nicht, dass meine Eltern mich dazu gezwungen hätten, ihn zu nehmen. Sie wollten nur, dass ich um jeden Preis heirate, und da habe ich dann den gebrechlichsten Freier genommen, den es gab. So werde ich früher Witwe, sagte ich mir. Und jetzt bin ich's auch. Ich war wie betäubt. Viola war mir ferner denn je. Eine Kokette. Eine Witwe. Eine Fürstin. Sie gehörte einer unerreichbaren Welt an. Nun? Und was hast du alles getan, Cosimo? Ach, allerhand. Ich bin auf die Jagd gegangen, habe viele Bücher gelesen, ich habe viel gearbeitet, Bäume beschnitten. Und liebst du mich noch? Ich meine mehr als alles andere. Würdest du alles für mich tun? Ja. Hast du mir zuliebe auf den Bäumen gelebt? Ja. Ja, Viola. Küss mich. Mein Gott, wie schön du bist. Für dich? Komm. Und nun übernahm ich die Führung. Bei jedem Übergang auf einen anderen Ast fasste ich ihre Hand und zeigte ihr, welche Schritte sie tun musste. Auf der Ausbuchtung eines Nussbaums befand sich eine muschelförmige Höhlung. Dort hatte ich einen bequemen Unterschlupf. Ein Fell war darin ausgebreitet und darüber hingen ein paar Werkzeuge, eine Korbflasche und eine Trinkschale. Viola warf sich auf das Fell. Sag, hast du schon andere Frauen hierher gebracht? Nun, wenn nicht, bist du kein echter Mann. Ja, ein paar. Und wie waren sie? Sag mir, wie waren sie? Nicht so wie du, Viola. Nicht wie du. Weißt du denn, wie ich bin? Ach, Cosimo, was weißt denn du? Sag, dass du mich liebst. Ich liebe dich. Für mich hatte jetzt die schönste Zeit meines Lebens begonnen. Auch Viola genoss diese Zeit. Kaum erspähte sie mich zwischen Laub und Himmel, sprang sie vom Pferd und kletterte die Stämme und Äste empor. Sie hatte bald die gleiche Gewandtheit erlangt wie ich. Ach, Cosimo, ich möchte, wer weiß, wohin klettern. Zu mir, Geliebte, zu mir, komm! Die Liebe war für uns beide eine heroische Übung. Die Lust vereinte sich mit Mutproben, mit Hingabe und einer Anspannung aller Seelenkräfte. Die schwierigsten, die gewundensten, die unwegsamsten Bäume waren unsere Welt. Wir liebten einander über dem Abgrund hängend, stützten oder klammerten uns an Äste. Sie warf sich auf mich gleichsam im Fluge. Violas verliebter Eigensinn begegnete dem meinen, und zuweilen kam es auch zu Zusammenstößen. Sie war eine raffinierte Frau, kapriziös, durchtrieben mit Leib und Seele. Meine Liebe beglückte ihre Sinne, ließ aber ihre Launen unbefriedigt. Daraus ergaben sich natürlich Zerwürfnisse und Missstimmigkeiten. Freilich hielt es nicht lange an, dazu war unser Leben, unsere Umwelt zu vielgestaltig. Wo wir uns auch aufhielten, Viola hatte die Gabe, überall Wohlbehagen, Luxus und eine komplizierte Bequemlichkeit zu schaffen. Sie brachte das jedoch mit erstaunlicher Leichtigkeit zustande. Cosimo, hast du dich in all den Jahren eigentlich nie einsam gefühlt? Du fehltest mir. Ich meine, einsam gegenüber der sonstigen Welt. Nein, warum denn? Ich hatte immer etwas zu tun, was mich mit anderen zusammenbrachte. Ich pflückte Obst, stutzte Bäume und trieb Philosophie. Ist das nicht bei allen Menschen das Gleiche? So allein bist du. Deshalb liebe ich dich. Ich las viel. Mit dem Abbé schmiedete ich Pläne. Und mit mir? Mit dir schlafe ich. Sie schwieg, versteinert. Ihre Augen waren auf einmal zu Eis geworden. Was ist denn? Viola, was habe ich gesagt? Viola, so hör doch! Sie war so fern, als hätte sie mich nicht gesehen, nicht gehört. Mit marmorblassem Gesicht erhob sie sich, und ohne dass sie meiner Hilfe bedurfte, stieg sie vom Baum hinunter. Aber nein, du hast mich nicht verstanden, Viola! Hör doch! Viola, geh nicht fort! So nicht, Viola! Sie schwang sich aufs Pferd, und fort war sie. Ich sprang verzweifelt von einem Baum zum anderen und warf mich auf die unsicheren Äste. Verzeih mir, Viola. Ich liebe dich. Ich liebe dich doch. Viola! Ich konnte mein Schluchzen nicht mehr zurückhalten. Und siehe da, jetzt kam sie wieder angetrabt. Cosimo, Liebster, du darfst so nicht sprechen. Schon sprang sie vom Sattel, während ich ihr hilfreich die Arme entgegenstreckte. Die Liebe kehrte mit Gewalt zurück. Wir waren in der Tat ein und dasselbe. Aber ich begriff das alles nicht. Viola, Liebste, warum tust du mir so weh? Weil ich dich liebe. Nein, du liebst mich nicht. Wer liebt, will die Freude, nicht den Schmerz. Wer liebt, will nur die Liebe, Cosimo, sei es auch um den Preis des Schmerzes. Dann lässt du mich also absichtlich leiden? Ja, um zu sehen, ob du mich liebst. Viola, der Schmerz ist ein negativer Zustand der Seele. Die Liebe ist alles. Der Schmerz muss immer bekämpft werden. Die Liebe gibt sich allem hin. Gewisse Dinge werde ich niemals zugeben. Du gibst sie ja doch zu, denn du liebst mich und leidest. Viola war über nichts so glücklich wie über den Überschwang meiner Gefühle, die sie mir durch ebenso stürmische Liebesbezeugungen vergalt. Wenn die Ombrosaner sie mit losem Zügel galoppieren sahen, während ihr Gesicht beinahe unter der weißen Mähne ihres Pferdes verschwand, dann wussten sie, dass sie zu einem Stelldichein mit dem Baron unterwegs war. Auf den Eichen am Marktplatz zeigte ich mich jetzt nur noch gelegentlich, und das war dann immer ein Zeichen dafür, dass Viola abgereist war. Zuweilen war sie monatelang fort, um ihre in ganz Europa verstreuten Güter zu betreuen. Zu diesen Ausflügen kam es jedoch immer in Augenblicken, in denen unsere Beziehungen gespannt waren. Freilich verließ Viola mich nie im Streit. Es gelang uns immer vorher noch Frieden zu schließen, doch blieb bei mir der Verdacht zurück, dass sie sich zu der Reise entschlossen hatte, weil sie meiner überdrüssig geworden war, weil ich es nicht zu Wege gebracht hatte, sie festzuhalten. So lebte ich ständig in Angst. Ich spürte die Leere, die sie zurückgelassen hatte. Doch plötzlich kehrte Viola zurück. Auf den Bäumen kam es wieder zu Liebesbegegnungen, aber auch zu Eifersuchtsszenen. Du kannst ruhig eifersüchtig sein. Du willst aber deine Eifersucht der Vernunft unterwerfen. Allerdings, dadurch wird sie wirksamer. Cosimo, du überlegst zu viel. Weshalb braucht es denn Überlegung bei der Liebe? Um dich noch mehr zu lieben. Alles, was mit Überlegung getan wird, gewinnt dadurch an Macht. Ach, du lebst auf den Bäumen und bist ein alter Narr. Damit ergriff sie die Flucht. Sie kehrte nicht mehr zurück. Dass Cosimo närrisch sei, hatte man in Ombrosa schon immer gesagt. Seit er als 12-Jähriger auf die Bäume gestiegen war und nicht mehr herunterkommen wollte. Aber wie das so geht, später hatten sich alle mit seinem Wahnsinn abgefunden. Und zwar nicht nur mit seiner fixen Idee, dort oben zu leben, sondern auch mit den verschiedenen Eigentümlichkeiten seines Charakters, so dass alle lediglich ein Original in ihm sahen. Hatte Cosimo jetzt wirklich den Verstand verloren? Ich gewann den Eindruck, dass mein Bruder damals nicht nur wahnsinnig geworden war, sondern zugleich allmählich verblödete. Ein weit ernsterer und schmerzlicherer Vorgang ist doch der Wahnsinn eine Naturkraft, die ihre guten und schlechten Seiten hat, während es sich bei der Verdummung um eine natürliche Schwäche ohne positiven Ausgleich handelt. Im Winter schien sein Dasein wahrhaftig in Lethargie zu versinken. In einem wattierten Sack hing er an seinem Baumstamm, las ein wenig oder brummte etwas in sich hinein, die meiste Zeit aber schlief er. Kurzum, er machte eine Zeit argen Verfalls durch. Für seine Ernährung hatte er durch geheimnisvolle Vorräte vorgesorgt, aber er verschmähte auch nicht einen Teller mit Gemüsesuppe oder Ravioli, wenn eine brave Seele sie ihm auf einer Leiter hinaufbrachte. Bei den kleinen Leuten Ombrosas war der Aberglaube entstanden, es bringe Glück, wenn man dem Baron eine milde Gabe anbiete. Auch wir in Ombrosa erlebten schwere Zeiten, nur dass wir uns nicht in Frankreich befanden und dass es bei uns keine Revolution gab. Wir leben in einem Lande, in dem immer nur die Ursachen zutage treten und nicht die Wirkungen. Beträchtliche Truppenverbände trafen ein, Genuesen, um die Zehnten einzutreiben und die Neutralität unseres Gebietes zu sichern, ferner Österreicher und Sardinier, da sich das Gerücht verbreitet hatte, die Jakobiner Ombrosas wollten den Anschluss an die Französische Republik proklamieren. Die Anführer suchten Widerstand zu leisten, bauten einige Barrikaden, schlossen die Stadttore, aber das reichte bei weitem nicht aus. Die Truppen drangen von allen Seiten in die Stadt ein und jeder, der als Agitator galt, wurde ins Gefängnis geworfen. Abgesehen von Cosimo, der sich nicht so leicht fangen ließ, und einigen wenigen, die sich ihm anschlossen. Ich beneidete Cosimo, der sich in irgendwelchen Wäldern versteckt hielt. Von seinen Unternehmungen während des Krieges erzählte Cosimo so viele und unglaubliche Geschichten, dass ich mich nicht imstande sehe, sie hier wiederzugeben. Nach dem Sieg der Franzosen kehrte das Volk Ombrosas zu den Tagen der friedlichen Weinlese zurück. Ein Freiheitsbaum wurde aufgestellt und er entsprach den französischen Vorbildern, das heißt, er war einem Maibaum etwas ähnlich. Mein Bruder wurde in den vorläufigen Stadtrat berufen, obwohl viele damit nicht einverstanden waren, dass sie ihn für verrückt hielten. Die Sitzungen des Stadtrates fanden im früheren Palais des Genueser Gouverneurs statt. Cosimo hockte auf einem Johannisbrotbaum in Fensterhöhe und folgte den Erörterungen. Zuweilen griff er ein, indem er laut seine Stimme erhob. Er beteiligte sich auch an den Abstimmungen. Die meiste Zeit aber verbrachte Cosimo weiterhin im Walde. Eigensinnig, wie er nun einmal war, wollte er sich immer treu bleiben. Und da er ein Freund der Franzosen gewesen war, hielt er daran fest, dass er loyal bleiben müsse, auch wenn sich vieles geändert hatte. Im Übrigen darf man nicht vergessen, dass er zu altern begann und sich nun nicht mehr für die eine oder andere Seite ins Zeug legen mochte. Napoleon begab sich nach Mailand. Dann unternahm er einige Reisen durch Italien. In jeder Stadt wurde er mit großem Gepränge empfangen. Man zeigte ihm die Sehenswürdigkeiten und Monumente. In Ombrosa wurde unter anderem ein Besuch bei dem Patrioten auf den Bäumen aufs Programm gesetzt. Denn wie es so oft geschieht, fand Cosimo bei uns kaum noch Beachtung, während er draußen, vor allem im Ausland, viel genannt wurde. Alles war von dem städtischen Festausschuss vorbereitet worden. Man hatte einen schönen Baum ausgewählt und ihn mit der französischen und der lombardischen Trikolore geschmückt. Als der Kaiser mit seinem Gefolge erschien, war es Mittag. Napoleon schaute zwischen den Zweigen zu Cosimo hinauf. Die Sonne stach ihm in die Augen. Er begann Cosimo mit einigen improvisierten Sätzen anzureden. Je sais très bien que vous, citoyens, parmi les forêts. Damit hüpfte er ein wenig nach links, damit ihm die Sonne nicht gerade in die Augen schien. Parmi les frondaisons de notre luxuriante. Jetzt trat er einen Schritt nach rechts, weil Cosimo ihn durch eine zustimmende Verneigung abermals der Sonne ausgesetzt hatte. Als Cosimo Napoleons Unruhe bemerkte, fragte er ihn höflich: Kann ich etwas für euch tun, mon empereur? Oui, oui, bitte bleibt etwas dort stehen, um mich vor die Sonne zu schützen. Oui, oui, c'est ça, richtig. Ah, halt, halt, halt! Er verstummte, als hinge er einem Gedanken nach und wandte sich an den Vizekönig Eugène. Tout cela me rappelle quelque chose que j'ai déjà vu. Nein, nein, ihr wart das nicht, Majestät. Das war Alexander der Große. C'est ça, natürlich. Die Begegnung zwischen Alexandre und Diogenes. Nur, dass es damals Alexander war, der Diogenes fragte, was er für ihn tun könne. Worauf Diogenes ihn bat, sich zu entfernen. Très bien, très bien. Wäre ich nicht Kaiser Napoleon, so wäre ich am liebsten der Bürger Cosimo Rondeau. Damit wandte er sich um und entfernte sich. Sein Gefolge schloss sich ihm an. Man hätte erwarten können, dass das Kreuz der Ehrenlegion in einer Woche bei Cosimo eingetroffen wäre. Nichts dergleichen geschah. Meinen Bruder freilich ließ das kalt. Aber uns hätte es Freude gemacht. Schwindet schnell dahin. Auf der Erde und erst recht auf den Bäumen, wo alles dazu bestimmt ist, abzufallen, Blätter und Früchte. All diese Jahre mit ihren Nächten, all ihren im Frost, im Winde, im Wasser, unter zerbrechlichem Schutz, mit nichts ringsumher als der Luft verbrachten Nächten, ständig ohne Haus, ohne Feuer. Cosimo war nun ein verschrumpeltes altes Männlein mit krummen Beinen und langen Affenarmen. Das Gesicht war sonnenverbrannt und rissig wie eine Kastanie. Ich weiß nicht, was uns dieses Jahrhundert noch bringen wird, das so schlecht angefangen hat und einen immer ärgeren Verlauf nimmt. Die Ideale der Jugend, die Hoffnungen unseres Jahrhunderts, alles ist Asche. Jetzt, da Cosimo nicht mehr ist, habe ich das Gefühl, dass ich über so viele Dinge nachdenken sollte. Philosophie, Politik, Geschichte. Ich verfolge die Gassetten, lese Bücher, zerbreche mir den Kopf. Aber die Dinge, die er sagen wollte, stehen nicht drin. Er hat etwas anderes im Sinn. Etwas, das alles umspannen sollte. Er konnte es nicht mit Worten sagen, sondern nur dadurch, dass er so lebte, wie er gelebt hat. Nur weil er so unerbittlich er selbst war, wie er es bis zum Tode gewesen ist, konnte er allen Menschen etwas geben. Ich muss noch an seine letzte Krankheit zurückdenken. Wir wurden sie gewahr, als er sein Lager auf dem großen Nussbaum am Marktplatz aufschlug. Früher hatte er sich aus Scheu vor den Menschen immer im Verborgenen schlafen gelegt. Jetzt spürte er das Bedürfnis, stets im Blickfeld der anderen zu bleiben. Ich stieg auf einer Leiter zu ihm hinauf. Cosimo, du bist jetzt schon über 65. Wie kannst du nur weiter hier oben bleiben? Was du sagen wolltest, hast du gesagt. Wir haben es verstanden. Du hast große Seelenstärke bewiesen. Du hast es vollbracht. Jetzt kannst du hinabsteigen. Auch für den, der sein ganzes Leben auf dem Meer verbracht hat, kommt ein Alter, wo er an Land geht. Cosimo sagte kein Wort. Sein Zustand verschlechterte sich. Wir hieften ein Bett auf den Baum hinauf. Es gelang uns, es so zu befestigen, dass es im Gleichgewicht blieb. Er legte sich gerne hinein. Wir suchten ihn mit weiterem Komfort zu versehen, mit Strohmatten, um ihn vor Zugluft zu schützen, mit einem Baldachin und einem Kohlenbecken. Es ging ihm etwas besser, und so brachten wir ihm einen Lehnstuhl. Doch eines Morgens sahen wir ihn weder im Bett noch im Lehnstuhl. Er war bis in den Wipfel emporgeklettert und saß auf einem sehr hohen Ast, nur mit einem Hemd bekleidet. Ein Wind kam auf, eine kräftige Südwestbrise, die Baumspitze schwankte hin und her. Da tauchte am Himmel eine Montgolfière auf. Einige englische Luftschiffer machten mit ihr Flugversuche über der Küste. Es war ein schöner, mit Fransen geschmückter Ballon, an dem eine aus Weiden geflochtene Gondel hing. Zwei Offiziere saßen darin und betrachteten die Landschaft. Sie beobachteten den Mann auf dem Baum und die Menschenmenge, darunter sonderbare Aspekte der Welt. Auch Cosimo hatte den Kopf gehoben und blickte aufmerksam auf den Ballon. In diesem Augenblick wurde die Montgolfière von einer Böe erfasst, der Wind riss sie fort, während sie wie ein Kreisel herumgewirbelt wurde und trieb sie dem Meer zu. Die Luftschiffer bewahrten ruhiges Blut und bemühten sich offenbar, den Druck des Ballons zu vermindern. Gleichzeitig ließen sie den Anker herunter, in dem Bestreben, irgendeinen Halt zu finden. Der Anker, der an einem langen Seil hing, flog über den Himmel und folgte schief dem Kurs des Ballons. Jetzt überquerte er den Marktplatz und befand sich etwa in Höhe des Nussbaumwipfels, so dass wir befürchteten, mein Bruder könnte von ihm getroffen werden. Cosimo machte im gleichen Augenblick, in dem das Ankerseil nah an ihm vorüberkam, einen jener Sprünge, die ihm in seiner Jugend keine Schwierigkeiten bereitet hatten, und klammerte sich an den Strick, während er mit den Füßen auf dem Anker stand. So sahen wir ihn fliegen, vom Winde fortgerissen, bis er in Richtung des Meeres entschwand. Nachdem der Ballon die Bucht überquert hatte, glückte ihm die Landung am anderen Ufer. Am Seil hing nur noch der Anker. Man nimmt an, dass der sterbende Cosimo abgestürzt ist, während sich der Ballon mitten über der Bucht befand. So verschwand Cosimo. Er bereitete uns nicht einmal die Genugtuung, als Toter auf den Erdboden zurückzukehren. In der Familiengruft bewahrt ein Grabstein mit folgender Inschrift sein Andenken: Cosimo Piovasco di Rondo. Er lebte auf den Bäumen, er liebte die Erde, er entschwand gen Himmel.